Kundgabe 5808, empfangen durch Bertha Dudde am 19.11.1953. Pflicht zur Weitergabe. Warnung vor fremdem Wissen. Nichts soll euch davon zurückhalten, für die Wahrheit einzutreten, die ihr von mir selbst empfanget. Und was euch nicht von mir selbst gegeben wurde, das lasset nicht zum Inhalt eurer Reden sein. Was ich euch nicht gegeben habe, das könnet ihr auch nicht überzeugt als Wahrheit vertreten. Und überzeugte Reden nur haben Erfolg und können Segen bringen. Das Wissen ist unerschöpflich, doch für euer Erdenleben könnet ihr nur das empfangen, was ihr auch verwerten könnet. Und dieses Wissen leite ich euch zu, immer euren Gedanken entsprechend und eurer Seelenreife angepasst. Ich will nur, dass ihr einen rechten, zweckentsprechenden Lebenswandel führet. Und darum gebe ich euch Kenntnis von eurer Erdenlebensaufgabe und erkläre euch somit das, was diese eure Lebensaufgabe begründet. Nur das müsstet ihr wissen, dass ihr gebundene Geschöpfe seid, die aber im freien Willen sich von ihrer Gebundenheit erlösen können. Und auf dass ihr diese Erlösung anstrebet und erreichet, gebe ich euch die Richtlinien für euren Lebenswandel an. Es muss das Verantwortungsbewusstsein in euch erweckt werden, das euch dann bestimmt zu eurem Denken und Handeln. Und ich gebe euch wahrlich erschöpfend darüber Aufschluss. Doch wird es immer nur ein Teilwissen sein, gemessen an der vollen Erkenntnis einer zum Lichtwesen herangereiften Seele im jenseitigen Reich. Was ich euch gebe, umfasst jedoch alle für euch wissenswerten Gebiete, so dass ihr gleichsam lückenlos unterrichtet seid, so dass ihr stets Aufschluss geben könnet, so ihr menschlicherseits darum angegangen werdet. Und dennoch wäre es von euch unklug, alles, was ihr selbst von mir an Wissen entgegennehmen dürfet, wahllos euren Mitmenschen zu vermitteln, die dafür noch nicht reif sind und es darum nicht verstehen. Ihr könntet immer nur austeilen, was der Mitmensch bedarf. Das aber in vollster Wahrheit, weil ihr euch erboten habt, mir zu dienen. Und der Dienst für mich immer im Austeilen der Wahrheit besteht, weil sich jeglicher Irrtum folgenschwer auswirkt. Das Wissen, das ich euch zuführe, gibt euch selbst vorerst ein helles Licht, so dass ihr wohl zu unterscheiden vermögt, ob der Mitmensch in der Wahrheit oder im Irrtum wandelt. Und so ihr nun Irrtum entdeckt, solltet ihr die Wahrheit entgegensetzen, weil ihr dazu die Berechtigung habt, deshalb, weil ich selbst euch belehre und von mir wahrlich nur Wahrheit empfangen werden kann. Der Empfang der Wahrheit verpflichtet euch zur Weitergabe. Das sei euch immer wieder gesagt. Darum, was ihr erkennet, das gebet unbesorgt weiter. Aber schweiget von euch noch nicht geklärtem Geistesgut. Oder lasset euch nicht von Mitmenschen belehren über Dinge, die ich selbst euch vorenthalten habe. Lasset immer nur mein Wort gelten und verschließet euer Ohr den Lehren, die von außen zu euch dringen. Denn so ich euch nicht darüber Aufschluss gegeben habe, halte ich dieses Wissen für euch nicht von Vorteil. Jede Frage, die ihr selbst an mich stellet, werde ich euch beantworten, besonders dann, wenn das Wissen euch dienet, um wieder für mich zu arbeiten. Doch keineswegs solltet ihr eigene Gedanken als Wahrheit vertreten, solange sie nicht bestätigt werden durch meinen Geist. Und es ist dies der Fall, wenn ihr euch von Mitmenschen beeinflussen lasset, ihr Gedankengut anzunehmen und dafür einzutreten. Meinen Wahrheitsträgern lege ich das Empfinden für Wahrheit und Irrtum in das Herz. Und immer sollen sie ihres Empfindens achten. Immer sollen sie ernstlich die Wahrheit verlangen und bemüht sein, nur der Wahrheit zu dienen. Dann werden sie auch mir dienen und ihr Denken wird frei bleiben vom Irrtum. Sie werden mir taugliche Knechte sein, die erfolgreich arbeiten für mich und mein Reich. Amen.